Die Teilnehmer der 10. Internationalen Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Bücher Pyongyang erwiesen am 25. September im Sonnenpalast Gumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.